Kra erklärt die Existenz von 25 Millionen Menschen in Deutschland also zur Krankheit, gibt aber zu bedenken, dass man diese Menschen in den nächsten 10 Jahren nicht gegen ihren Willen ausweisen könne. Diese Zeitschätzung ist bemerkenswert, denn auch Sellner erklärt in Potsdam die Remigration von nicht assimilierten Staatsbürgern zu einem Jahrzehnteprojekt. Hinter dem Wort nicht assimiliert verbirgt sich das Tor zur Hölle. Denn ein Gesetz müsste festlegen, ab wann ein Staatsbürger assimiliert ist und wann nicht. Was für eine Kommission sollte Kriterien für eine aus deren Sicht erfolgreiche Assimilation festlegen? Das sind keine abstrakten Gedanken, denn für die Durchsetzung seines Jahrzehnteprojekts schlägt Sellner im Laufe des Vortrags in der Villa maßgeschneiderte Gesetze und Anpassungsdruck vor. Beschneidungs- und Schächtungsverbot. Wie die Idee der Vertreibung sich schon im Programmentwurf der AfD 2016 fand. Es sind, was vielfach unbekannt ist, gerade die Anfänge der AfD, die ein Beispiel dafür geben können, wie solche von Sellner vorgeschlagenen, maßgeschneiderten Gesetze aussehen könnten. Nach den ersten Wahlsiegen versammelten sich die Delegierten der AfD im Mai 2016 in Stuttgart in der Messehalle zu einem Parteitag. Das Grundsatzprogramm sollte beschlossen werden. Im Sommer des Vorjahres hatten auf einem Parteitag in Essen die Delegierten den Parteigründer Bernd Lucke vom Hof gejagt. Die Partei führten seither Frauke Petri und Jörg Meuthen. Beide hatten den Atem von Björn Höcke im Nacken. Korrektiv wurde damals der Entwurf des Programms zugespielt und veröffentlichte ihn am 14. März 2016. Darin fand sich ein Passus, der forderte, in Deutschland solle die Beschneidung aus nichtmedizinischen Gründen verboten werden. Zudem solle wegen des Tierschutzes das Schächten untersagt werden. Wenn man diese Gedanken weiterdenkt, wird klar, sollte derartiges jemals in Deutschland Gesetz werden, könnten hier weder Juden noch Moslems wohnen und leben. Nach der Veröffentlichung kassierte die Antragskommission für den AfD-Parteitag das Beschneidungsverbot. Darüber wurde auf dem Parteitag in Stuttgart nicht einmal diskutiert. Aber der Vorschlag zeigt, dass der Geist von Potsdam schon in den Anfängen der Partei steckte. Das Schächtungsverbot allerdings wurde Bestandteil des Grundsatzprogrammes. Während in der Bundesrepublik das Tierschutzgesetz das Schächten für Religionsgemeinschaften erlaubt, will die AfD das abschaffen. Zitat: Nach dem Vorbild von gesetzlichen Regelungen, die schon in Dänemark, Norwegen, Schweden, der Schweiz und weiteren europäischen Staaten gelten, lehnt die AfD das Schächten, betäubungsloses Töten bzw. Schlachten von Tieren ab. Es ist mit dem Staatsziel Tierschutz nicht vereinbar und muss ohne Ausnahme verboten werden. Die Ausnahmeregelung für Religionsgemeinschaften im § 4a Abschnitt 2 des deutschen Tierschutzgesetzes ist zu streichen. Die AfD lehnt auch das Schächten mit vorheriger Kurzzeitbetäubung ab. Zitat Ende.